Wir singen das aber heute immer noch. Hey Mai, Bischof, wir spielen jetzt ein Lied. Jetzt wird die Fresse gehalten.